Weißt du, Lyra, manchmal frage ich mich, was wohl in der Zukunft auf uns wartet. Ich merkte schon früh, wie ähnlich sich Ethan und Rot waren. Er hatte große Pläne und wollte die Welt bereisen, um alle Pokémon zu entdecken. Werden wir auch einmal starke Pokémon-Trainer sein? Ich wage zu behaupten, dass auch Ethan einer dieser Menschen war, die von Rots Taten in Kanto inspiriert wurden. Rot und ich seien uns auf eine bestimmte Art ähnlich. Na dann, auf nach Alabastia. Ethan ist verschwunden. Und es ist alles meine Schuld. Professor? Du bist Lyra, stimmt's? Woher wissen Sie? Der Professor meinte zu mir, dass du kommst. Ihr beide kennt Ethan besser als ich. Lyra, hilfst du uns, ihn zu finden? Ich bin Professor Burnett und mein Spezialgebiet ist das interdimensionale Geflecht unserer Welt. Professor Burnett. Ich wurde von der Kampfzone in Höhen angeheuert, um das Verschwinden eines Mädchens zu untersuchen. Das kann doch kein Zufall sein. Was, wenn es da einen Zusammenhang gibt? Zu schnell verfliegt die Erinnerung. Und es bleibt nur ein Gefühl von Leere. Und dann habe ich Angst. Es bleibt nichts übrig. Nichts als Angst. Es ist schon unfassbar, was überall so abgeht. Das ist Lavados. Aber wenn wir nichts tun, wer tut es dann? Ich bringe euch die frohe Botschaft. Wer macht dann einen Unterschied? Von der Befreiung der Pokémon. Giratina! Das ist mein Gyarados. Erledige sie! Du warst ein Ethan. Mein Ethan. Das lang ersehnte Finale der Miauzgenau-Hörspielreihe. Ich hoffe inständig, dass ich bald auf ihn treffe und den Kampf endlich hinter mich bringen kann. Geschichten eines Champions, Episode 3. Der Berg.